Paw Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnellen. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zu stellen. Kein Einsatz zu groß, keine Pote zu klein. Paw Patrol fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Whoa-oh-oh, Paw Patrol. Whoa-oh-oh, Paw Patrol. Die Hunde Rocky, Rubble, Chase, Sky, Marshall und Zuma leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht. In einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent. Und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Die Riesenbohnenranke. Rubble und Bäuerin Yumi waren draußen auf dem Feld des Bauernhofs. Rubble lief vorweg und grub mit seiner kleinen Schaufel Löcher in die Erde. Und Yumi warf dann Bohnenkeimlinge hinein, also kleine Bohnen, die in der Erde in Ruhe reifen sollten. Die nächste Bohne kann eingepflanzt werden. Danke, Rubble, wird gemacht. Bohnenkeimlinge mochte Huhn Henrietta besonders gern. Leise tapste sie hinter den beiden her und holte sich die Leckerbissen aus den Löchern. Einen nach dem anderen. Nein, Henrietta, so geht das nicht. Beleidigt drehte sich das Huhn um und stolzierte zum Stall zurück. Zumindest wollte es das. Aber da kam der kleine Alex auf Stelzen angelaufen und war noch ziemlich wackelig. Alles aus dem Weg! Ich komme! Ich bin Alex der Riese und ihr seid kleine Läuse! Vorsichtig, Riese Alex, zertritt die Bohnen nicht! Alles aus dem Weg, ich komme. Ist das heiß heute. Wollen wir eine Pause machen? Ja, gute Idee. Ruf, Schaufel einfach. Erleichtert lief Rubble in den Schatten und legte sich unter einen großen Baum. Ihm war nämlich ziemlich warm geworden. Wenn man am Morgen richtig fleißig ist, dann darf man einen Mittagsschlaf machen. Dazu musste allerdings erst noch der kleine Alex auf seinen Stelzen vorbeilaufen. Alles aus dem Weg, ich komme! Alex der Riese. Rubble fielen die Augen zu. Bis Marshall, der Feuerwehrhund, ihn plötzlich aus seinen Träumen riss. Hallo Rubble, sieh mal, wo ich bin. Marshall, ich schlafe. Ein Schatten verdunkelte die Sonne. Und Rubble riss verwundert die Augen auf. Wow! Neben ihm wuchs eine riesige grüne Bohnenranke. Sie reichte bis in den Himmel hinauf. Und auf einem ihrer Blätter stand der Feuerwehrhund. Was ist das? Marshall, kletter da runter, schnell! Warum? Alles auf dem Weg! Ach so, deswegen! Komme. Das war doch Alex. Aber er war so groß. Der Riesen-Alex kletterte die Bohnenranke hinunter. Und bei jedem Schritt schwankte die Ranke so sehr, dass Marshall abrutschte, fiel und gerade noch von Bäuerin Yumi aufgefangen wurde, die in letzter Sekunde angerannt gekommen war. Danke, Yumi. Hab ich doch gern gemacht. Alles aus dem Weg, ich komme! Jetzt hatte Alex den Boden erreicht und jeder Schritt, den er machte, erschütterte die Erde. Er lief direkt auf den Stall des Bauernhofs zu, der für ihn wie ein Kinderspielzeug aussah. So ein niedlicher Bauernhof. Aber sein Fuß landete genau im Kuhstall. Hoppla, entschuldige, Kuhlinda. Alex nahm Kuhlinda mit einer Hand vom Boden hoch und streichelte ihren Kopf. Wir müssen Ryder anrufen. Der spielte gerade auf der Wiese vor der Einsatzzentrale Fußball. Hallo, hier ist Ryder. Ryder, wir haben einen Riesennotfall. Das kriegen wir wieder hin. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Es ist ein echter Riesennotfall. Sieh mal. Ryder traute seinen Augen kaum, als er auf dem Bildschirm seines Pawpads den riesengroßen Alex entdeckte, der gerade auf dem Dach des Bauernhofs nach dem Wetterhahn griff. Wie süß. Und ihn abknickte. Hoppla, das wollte ich nicht. Kannst du mit der Paw Patrol herkommen? Ihr habt nicht übertrieben und trotzdem kein Einsatz zu groß. Nicht mal ein Riesen, Alex. Paw Patrol, zur Zentrale. Ryder braucht uns. Die Fellfreunde rannten sofort los, als die Chips an ihren Halsbändern blinkten. Wenn Ryder rief, dann ließen sie alles stehen und liegen. Aber sie waren nicht die Einzigen, die auf dem Weg zur Einsatzzentrale waren. Alex stampfte hinterher. Unüberhörbar. Alle waren erleichtert, als sie den gläsernen Fahrstuhl erreichten, der sich sofort in Bewegung setzte und sie nach oben in die Zentrale brachte. Unterwegs machten sich die Fellfreunde fertig und schlüpften in ihre Einsatzanzüge, zu denen auch Helme und Rucksäcke gehörten. Hallo! Nur Alex brauchte keinen Fahrstuhl. Bis bald! Und winkte den Freunden durch die Glasscheiben zu. Endlich waren sie oben. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Ryder schaltete den großen Bildschirm ein. Riesen-Alex meint es nicht böse. Aber weil er so groß ist, kann er in der Abenteuerbucht ziemlich viel kaputt machen. Wir müssen unsere Stadt beschützen und Alex muss zurück auf die Bohnenranke. Dazu brauchen wir die ganze Paw Patrol. Worauf warten wir? Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder lief zu der Stange an der Seite der Zentrale und rutschte an ihr hinab zu seinem Quad mit den dicken schwarzen Rädern. Die Fellfreunde nahmen lieber die Rutsche mit den vielen Kurven. Sie waren begeistert, dass sie bei diesem Einsatz alle mit dabei waren. Und einer nach dem anderen sauste hinunter zu seinem Fahrzeug. Aber sie hatten den riesigen Alex vergessen. Rubble, warte! Ich helfe dir beim Einsteigen. Nein, ich will nicht. Ich brauche keine Hilfe. Doch da hatte Alex ihn schon gepackt und in den Bagger gesetzt, mit dem Kopf nach unten. Viel Glück bei eurem Notfall. Aber du bist unser Notfall. Aber Alex war schon weitergestapft. Richtung Abenteuerbucht. Auch die Paw Patrol raste nun los und Ryder hatte bereits einen Plan. Hey, Freunde, ich schlage vor, dass wir uns aufteilen. Genau das taten sie auch. Vielleicht konnten sie Alex so am besten stoppen. Sie wussten ja nicht, wo genau er hin wollte. Am Strand der Abenteuerbucht saß Captain Tollpatsch wie immer an Deck seines Schiffes, der Flunder. Und die schaukelte hin und her, obwohl sie gar nicht auf dem Wasser schwamm. Alex spielte nämlich mit ihr. Ich werde schon seekrank, wenn das Schiff auf dem Meer schaukelt. Das ist noch viel schlimmer. Jetzt pustete er auch noch gegen das Steuerrad. Oh, wie ein heftiger Sturm. Das ist lustig. Das fand Captain Tollpatsch nicht. Und auch nicht Ryder und Chase, die jetzt den Strand erreichten. Wir brauchen dein Megafon. Wuff, Megafon. Hallo, Alex. Hier unten. Helft mir! Das macht bestimmt Riesenspaß. Aber das Schiff von Captain Tollpatsch ist kein Spielzeug. Setzt du es bitte ganz vorsichtig wieder ins Wasser? Oh, mach ich. Alex warf das Boot ins Wasser. So doll, dass der Captain über Bord ging. Captain Tollpatsch, ich komme! Zuma, der in seinem Luftkissenboot über das Meer sauste, kam dem Captain zu Hilfe. Rettungsring! Danke, Zuma! Der Captain war sehr erleichtert, als der Labrador ihn hinüber zum Strand zog. Zu Chase, Ryder, Rubble, der jetzt ebenfalls angekommen war, und dem großen Alex. Ich hab Riesendurst! Mit großen Schritten stampfte Alex durch den Sand. Ob wir den jemals wieder zurück auf die Bohnenranke kriegen? Im Moment sah es jedenfalls nicht so aus. Vor dem Rathaus der Abenteuerbucht hielt Bürgermeisterin Gutherz gerade vor einigen Reportern eine Rede. Und zur Erinnerung an dieses besondere Ereignis habe ich die stellvertretende Bürgermeisterin Henrietta gebeten. Wo steckt sie denn nun schon wieder? Sie hat versprochen. Mit einem Riesen rechnete sie nicht. Oh! Hallo! Jemine, schnell weg! Für Riesen Alex war das alles ein großer Spaß. Ja, Verstecken spielen! Alles aus dem Weg, ich komme! Mit einem Griff hob er das Dach des Rathauses in die Höhe. Achtung, Frau Bürgermeisterin, ich komme! Gefunden! Und schon fand sich Bürgermeisterin Gutherz in Alex' Hand wieder. Oh, hallo, Riesen Alex! Hallo, Frau Bürgermeisterin! Ich weiß, wo Henrietta ist. Ich kann Ihnen helfen. Kurzerhand warf er die Bürgermeisterin Richtung Bauernhof. Und sie landete Genau im Nest von Henrietta, die gerade ein Schläfchen hielt. Oh, danke, Riesen-Alex! Das hatte der Junge doch gern getan. Fröhlich stapfte er weiter Richtung Bahnhof. Und dort entdeckte ihn Sky. Aus ihrem Hubschrauber hatte sie die beste Sicht. Ryder, Alex läuft die Hauptstraße entlang. Okay, wir kommen. Alex erreichte jetzt das Restaurant seines Großvaters, Herrn Pfeffer, vor dem die Gäste gemütlich in der Sonne saßen. Allerdings nicht mehr lange. Aber Alex beachtete sie gar nicht. Er hatte nur Augen für den großen Becher mit Strohhalm, der auf dem Dach befestigt war. Eigentlich nur zur Dekoration. Limonade, lecker. Oh, nichts mehr drin. Enttäuscht warf Alex den Becher auf die Straße. Leider genau auf Marshall und sein Feuerwehrauto, das sofort ins Schlingern geriet. Leiter hoch! Schnell fuhr Marshall die Leiter aus, die den Becher in die Höhe hob. Und endlich hatte er wieder freie Sicht. Als Herr Pfeffer, der Restaurantbesitzer, aus seinem Lokal trat, um seinen Gästen kühle Limonade zu servieren, war er auf den Anblick seines Enkels Alex wirklich nicht vorbereitet. Hallo, Alex! Alex! Was ist denn mit dir passiert? Hallo, Opa! Ich habe einen Riesendurst! Willst du einen Saft? Durstig griff Alex nach einem der Limo-Krüge. Danke! Aber in seinen Riesenfingern sah der gerade einmal aus wie ein Fingerhut. Aber ich habe immer noch einen Riesendurst, Opa. Nimm dir noch einen. Alex nahm den zweiten Krug, dann den dritten. Der Durst geht einfach nicht weg. Dann mache ich eben noch viel mehr Saft. Ja, Saft trinke ich am allerliebsten. Diesen Satz hörten Ryder und die Fellfreunde, die gerade von allen Seiten angefahren kamen. Ich hab ne Idee, wie wir Alex auf die Bohnenranke locken können. Freunde, wir brauchen ganz viel Obst von Yumis Bauernhof für den Saft. Rubble, Rocky, holt, was ihr kriegen könnt. Rubble ist der Retter. Rocky rockt. Die beiden machten sich sofort auf den Weg und Alex winkte ihnen nach. Bis dann. Marshall und Chase, ich brauche den riesen Limonadenbecher von der Hauptstraße. Er meinte den Becher, den Alex weggeworfen hatte. Das ist ein Fall für Chase. Chase konnte aber nicht losfahren, denn Alex griff nach ihm und seinem Fahrzeug, um damit zu spielen. Hey, das ist ein Polizeiauto. Und überhaupt, meine Sirene hört sich ganz anders an. Verdutzt setzte Alex das Auto mit Chase wieder auf die Straße. Und der und seine Freunde brachten sich erst einmal in Sicherheit. Halt! Wartet auf mich! Aber die Paw Patrol dachte gar nicht daran. Sie wartete ungeduldig auf Rubble und Rocky, die auf dem Bauernhof alles Obst einsammelten, das sie kriegen konnten. Es dauerte auch gar nicht lange, bis die beiden wieder zurück in der Stadt waren. Erleichtert warfen sie und die anderen Fellfreunde die Früchte in die Mixer von Herrn Pfeffer, der ihnen natürlich dabei half. Ich hoffe, dass es klappt. Leg los, Marshall! Nun fuhr Marshall seine Feuerwehrleiter aus, bis hinauf auf das Dach des Restaurants, wo sie vorher den Becher wieder befestigt hatten. Der größte Saft auf der ganzen Welt kommt sofort! Dann machte der Feuerwehrhund seine Wasserdüsen startklar. Saftmarsch! Und im Nu spritzte der frisch gepresste Saft in den großen Becher. Das ist die größte Saftbestellung, die ich je hatte. Ich habe 12 Mixer dafür gebraucht. Saft aus! Jetzt war der Becher bis oben hin voll. Sky, du bist dran! Ja, ich bin der Flughund! Sky nahm den Saftbecher an den Haken ihres Hubschraubers und flog mit ihm zum Bahnhof der kleinen Stadt, wo Alex mit dem Zug spielte, der eigentlich auf den Gleisen stehen sollte. Tut, tut! Schön vorsichtig sein, Riesen-Alex. Ein Zug ist kein Spielzeug. Tut, tut. Aber da kam bereits Sky mit dem Becher angeflogen. Hast du noch Durst, Alex? Wie wär's mit einem leckeren Beerensaft? Das wäre großartig. Alex stellte den Zug ab. Leider quer über die Gleise. Ist der für mich? Halt, warte. Beerensaft trinke ich besonders gern. Kann ich ihn haben? Kann ich bitte mal einen Schluck probieren? Ja, aber erst gleich. Erst einmal lockte Sky den durstigen Alex mit dem Becher vor der Nase immer weiter Richtung Bohnenranke. Ja, es klappt! Der Hubschrauber erreichte nun die Ranke, flog hoch hinauf in die Wolken und erst dort ließ Sky den Becher auf einem der Blätter vom Haken. Warte! Und Alex kletterte hinterher. Sie hat's geschafft! Ja! Ja? Wirklich? Sky? Ich hoffe, es geht dir gut. Endlich tauchte der Hubschrauber aus den Wolken wieder auf. Entschuldigung, aber der Saft hat so gut geschmeckt. Und danke, dass du mit mir gespielt hast. Das haben wir doch gerne gemacht. Und wenn du mal wieder einen Riesendurst hast, bringen wir dir einen Bärensaft vorbei. Danke, Paw Patrol. Gut gemacht, Fellfreunde. Riesen-Alex ist wieder da, wo er hingehört. Alle waren so glücklich, aber Rubble ganz besonders. Doch, wo kam denn auf einmal das Wasser her? Oh, was? Oh, tut mir leid, das wollte ich nicht. Ich habe nur die Bohnen gegossen. Was? Wo ist denn Riesen-Alex? Er ist da drüben. Tatsächlich, da war Alex ja. Auf Stelzen. Rubble verstand gar nichts mehr. Alles aus dem Weg. Ich komme. Ich bin Alex der Riese und ihr seid kleine Läuse. Aber er war doch ein echter Riese. Verstört sauste die kleine Bulldogge zu Ryder hinüber. Da war eine riesige Bohnenranke und Alex war ein riesengroßer Riese. Das Schiff von Captain Tollpatsch flog durch die Gegend. Und du warst da und du warst auch da und... Es war wahrscheinlich nur ein Traum. Du bekommst vor dem Mittagsschlaf kein Trockenfutter mehr. Ich bin froh, dass alles wieder normal groß ist. Und weißt du was? Wenn du wieder mal was Komisches träumst, dann schnarchst du einfach um Hilfe. Das würde Rubble ganz bestimmt tun.